doch auf! Peter! Hi, hier sind wir. Ja, ja, ich sehe euch. Na, Zweiter? Nass geworden? Sehr witzig. Setz dich doch. Also, der Blaubeerpai, der ist der Wahnsinn. Ja, der sieht gut aus. Was darf's denn bei dir sein? Ich glaube, ich nehme auch so ein Stück Blaubeerpai. Der sieht super aus. Tut mir leid, er ist aus. Dein Freund hier hat das letzte Stück bekommen. Oh Mann! Ich kann dir den Sandkuchen empfehlen. Der ist mit Vanillecreme gefüllt. Sandkuchen aus Sandfield. Verstehe. Ja, okay, dann nehme ich ein Stück. Was zu trinken? Ich nehme eine Tasse Kaffee. Okay. Mit Milch? Ja. Justus, Peter und Bob waren von Fort Follows, einem alten Journalistenkollegen und Freund von Bobs Vater, eingeladen worden, einen Teil ihrer Ferien in Sandfield zu verbringen. Einen beschaulichen Ort an der Küste im Norden Kaliforniens. Mr. Follows vermietete zwei kleine Bungalows, ein lukrativer Nebenverdienst zu seinem Job bei der Lokalzeitung. Seit gestern waren sie hier. Und es hatte noch nicht eine Sekunde aufgehört zu regnen. Draußen rührt sich gar nichts. Nichts. Null. Kein Mensch auf der Straße. Sandfield lebt vom Tourismus, Peter. Da es schon quasi den ganzen Sommer regnet, stehen die Hotels und Ferienhäuser leer. Sogar der Souvenirladen gegenüber hat zu. Und die Restaurants auch. Dabei ist Mittag. Schöne Öde. So, Sandkuchen und einen Milchkaffee. Toll. Danke. Sag mal, hast du vielleicht eine Idee, was man in Sandfield machen kann, wenn es den ganzen Tag regnet? Also, viel gibt's hier nicht. Och. Die meisten Besucher genießen einfach die Ruhe und die Natur. Aha. Und die hier leben, naja, die arbeiten halt. So wie ich hier. Ich bin übrigens Amanda. Amanda Alice. Ich bin Bob. Justus. Justus Jonas. Ich bin Peter. Freut mich. Ist das dein Café, Amanda? Nein, das Brother Jonathan gehört meinem Onkel. In den Ferien kann ich hier arbeiten und mir etwas dazu verdienen. Wo wohnt ihr denn eigentlich? Am Südende der Bucht, gleich bei den Dünen. Das Häuschen gehört Mr. Follows. Ah, den kenne ich gut, ja. So wie die meisten hier. Hm. Viele Leute haben noch ein kleines Strandhaus, das sie vermieten. Mhm. Oder ein Gästezimmer. Naja, hier kennt wohl jeder jeden, was? Ja, das kann man sagen. Die Leute versuchen, sich die Besucher gegenseitig zu vermitteln, aber dieses Jahr bleiben die Touristen weg. Ja. Die fahren lieber in den Süden, nach Santa Barbara, Santa Monica oder so. Ja. Das geht jetzt schon seit Wochen so. Ganz schön unheimlich, so ein leeres Touristenstädtchen. Mensch, Peter, das meint er nicht so. Für meinen Onkel ist es besonders schlimm. Dem gehören nämlich gleich zwei Hotels und einige Häuser hier in Sandfield. Oh. Er lebt ausschließlich vom Tourismus und ist schon ganz verzweifelt. Wollten Sie etwas sagen, Mr. Friedman? Wenn hier irgendjemand nicht unter der schlechten Saison zu leiden hat, dann ja wohl dein Onkel. Das ist nicht wahr. Wenn seine Häuser leer stehen, verliert er eine Menge Geld. Um eine Menge Geld zu verlieren, muss man erst mal eine Menge Geld haben. Aber wie du meinst, dann leidet dein Onkel eben. Entschuldigen Sie, wir unterhalten uns hier gerade. Ja. Schon gut, lass nur. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr euch trotz des Wetters in Sandfield nicht langweilt. Ihr könnt gerne jederzeit vorbeikommen. Kollegen, es hat gerade aufgehört zu regnen. Ja, dann nichts wie los, bevor wir hier noch festwachsen. Ich will an den Strand. Und wenn wir nur einmal auf- und ablaufen. Wenn ich noch länger irgendwo rumsitze, dann flippe ich aus.